بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد wir machen jetzt inshallah mit der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam weiter. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, letzte Woche, da haben wir darüber gesprochen, dass manche Leute damals als auch heute dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorgeworfen haben, dass er den Koran selbst geschrieben habe. Und dass der Inhalt des Koran eine Kopie wäre von den Schriften der Juden und der Christen. Und sie haben das damit begründet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Leute getroffen habe, die Juden und Christen waren und Bücher hatten bei sich. Und das ist eine klare Sache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Christen in Kontakt gekommen ist, die aus Najran damals zu ihm gekommen sind. Darüber geht es ja hauptsächlich in der Surat Al-Imran. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch zu ihm Leute gekommen sind, die Juden sind. Beziehungsweise hat er bei denen sogar in der gleichen Stadt gelebt, ja, nach seiner Auswanderung. Und ebenso hat er, wie es in einer Überlieferung heißt, auch einen Mann getroffen, der die Schriften über Luqman alaihi wasallam, seine weißen Schriften bei sich hatte. Insofern haben sie dann behauptet, dass er das von diesen Leuten abgeschrieben habe. Aber wir haben beim letzten Mal ein paar Sachen erzählt, dass das einfach nicht sein kann. Jeder Mensch, der etwas behauptet, und darüber haben wir bei den Nawawi-Hadithen gesprochen, jeder Mensch, der etwas behauptet, der muss das beweisen. Das ist ein Grundsatz. Allah sagt ja im Koran, und natürlich sage ich diesen Beweis aus dem Koran, obwohl natürlich, wenn ich die Glaubwürdigkeit des Koran beweisen will, dann ist es manchmal nicht ideal, eine Ayah aus dem Koran deswegen zu verwenden, logischerweise. Aber es gibt einen Grundsatz im Koran, den kann jeder verstehen. Allah sagte, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah sagte, sprich, bringt euren Beweis hervor, wenn ihr die Wahrheit spricht. Wenn ihr wahrhaftig seid, dann bringt euren Beweis. Und diese Aussage kann jeder verstehen. Der Richter kann niemals zugunsten einer Person urteilen, wenn diese Person nicht einen Beweis hat. Der eine kommt und sagt zum Richter, der hat von mir Geld gestohlen. Dann sagt der Richter, was ist dein Beweis? Er kann nicht sagen, okay, du hast recht, ich frage den anderen, ob er einen Beweis hat, dass du lügst. Nein, so läuft das nicht. Sondern die Person, die das behauptet, sie muss einen Beweis haben, dass sie Geld gestohlen bekommen hat. Weil prinzipiell ist es kein ist niemand bestohlen worden, sondern das Stehlen ist eine Sache, die erst bewiesen werden muss. Und ebenso, wenn du behauptest, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam abgeschrieben hat, dann brauchst du Beweise. Zu den Beweisen von ihnen gehört, dass sie gesagt haben, im Koran gibt es die gleichen Geschichten oder einige gleiche Geschichten wie bei Juden und Christen. Ja? Und wir kennen mehrere parallele Geschichten, zum Beispiel die Geschichte von Musa a.s., die im Koran mehrmals vorkommt, viele davon sind dort. Die Geschichte von Yunus a.s. ist bei uns und bei ihnen. Die Geschichte von Ibrahim ist bei uns und bei ihnen. Viele Geschichten, liebe Geschwister, sind bei beiden Völkern oder bei beiden Glaubensgemeinschaften. Aber das ist kein Beweis. Das ist der entscheidende Punkt. Erstens einmal haben wir gesagt, die Geschichten unterscheiden sich teilweise. Und deswegen, wie konnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Richtige nehmen, das Falsche weglassen? Denn wie hätte er wissen können, ob Isa alaihi salatu wasallam gekreuzigt wurde oder nicht? Und er hat den Christen vorgeworfen, dass sie gelogen haben, als sie behauptet haben, Jesus sei gekreuzigt worden alaihi salam. Wie hätte er das wissen können? Ist das so entscheidend? Also natürlich ist es für uns entscheidend, weil Isa a.s. eines Tages wieder zurückkehren wird. Ja? Aber unabhängig davon, ob ein Prophet damals geköpft wurde, gekreuzigt wurde oder normalen Todes gestorben wurde, ist gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang, dass Allah sagt, es war so, und manche Leute sagen, nein, es war anders, die nicht mal dabei waren. Das ist der Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Und Allah die ganze Zeit ist lebendig, er stirbt nicht. Und er sieht, was passiert auf der Erde. Und er hat gesehen, dass Jesus nicht gestorben ist. Weil er hat ihn sogar zu sich erhoben. Und die Leute sagen trotzdem, er ist gestorben. Das heißt, sie sagen etwas, ohne dabei gewesen zu sein, ohne Leute gesehen zu haben, die das gesehen haben, weil er wurde ja gar nicht gekreuzigt. Also sie können es ja gar nicht gesehen haben. Das ist der entscheidende Punkt. Aber der zweite Punkt ist, liebe Geschwister, Nur weil die gleichen Geschichten vorhanden sind, das heißt nicht, dass das eben eine Abschreibung ist. Und brauchen wir nicht, wir können, wir als Muslime sagen als Antwort darauf, oder sagen als Begründung unter uns, das versteht ihr, sagen wir, naja, das war der gleiche Gott. Das war der gleiche Schöpfer. Das war der gleiche Allah, der das denn offenbart hat. Da hat Musa a.s. das gleiche erzählt über Ibrahim, wie Muhammad s.a.w. das gleiche erzählt über Ibrahim. Fertig. Das ist für uns eine ganz einfache Sache. Weil warum sollte Allah s.w.t. die Geschichte irgendwann verändern? Die Geschichte war doch so, wenn er einmal erzählt, wenn er einmal den Christen erzählt, dass es war Ishaq, der geopfert wurde. Und einmal erzählt er den Muslimen, es war Ismail. Das wäre ein Widerspruch. Das wäre falsch. Eins von beiden muss falsch sein. Aber weil es das Gleiche ist, bedeutet es, dass es die gleiche Quelle ist. Das ist die wahre Interpretation des Ganzen. Aber so weit braucht man nicht einmal gehen. Man kann noch viel einfacher argumentieren. Wenn Jesus, du sprichst zu einem Christen, sagst du ihm, wenn Jesus, a.s., eine Geschichte erzählt, die gleiche steht auch in der Tora bei den Juden, die gleiche erzählt. Was sagt denn der Christ? Wird er jetzt auch sagen, Jesus hat abgeschrieben? Bestimmt nicht. Jetzt wird er sagen, ja, Jesus war der Gesandte Gottes, ein Prophet. Oder sogar, wali'adu billah, sagen sie, er war Sohn Gottes, was natürlich eine Lüge ist. Oder sagen, er war Gott selbst, das ist noch katastrophaler. Ja? Das heißt, sie werden eine Ausrede suchen für ihn. Okay, das gleiche mit Muhammad. Warum verschiedene Maßstäbe anwenden? Warum bei dem einen so und bei dem anderen so? Ja? Das weist darauf hin, dass es eben eine Sache ist, der Neigung zu folgen. Es geht einfach nur um, wie sie es gerne hätten. Es geht nicht um die Wahrheit, denn wenn es um Wahrheit und Ehrlichkeit ginge, dann würden sie das gleiche Prinzip bei allen gleichmäßig anwenden. Zu den Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Anführungsstrichen nicht aus der Bibel übernommen hat, ist folgende Aussage aus Genesis 2,2, aus Kapitel 2, Vers 2. Da heißt es, ich habe jetzt die deutsche Übersetzung nicht, ich habe nur die arabische hier, aber ich sage dir euch sinngemäß, was bedeutet. Und am siebten Tag vollendete der Herr sein Werk, das er gemacht hatte, und dann hat er sich ausgeruht von allem, was er gemacht hat. Und das ist dieser berühmte Vers aus der Bibel, wo sie eben behaupten, dass Gott sich ausgeruht hat vor dem, was er gemacht hat, als wäre er müde geworden, subhanahu wa ta'ala. Stellt euch vor, jemand, der nur sagen muss, sei, und dann ist es schon, er ist müde geworden. Ich weiß nicht, wovon er müde geworden ist. Das heißt, die Leute stellen sich vor, Gott ist wie ein Mensch, der irgendwie auf der Erde ist und der sucht sich dann Holz und Zellen und macht dann die Bäume und die Tiere und so, und dann irgendwann ist er müde geworden. Ja? Das kann man sich vorstellen, dann ist man wirklich müde. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas erschaffen will, sagt er nur sei und dann ist es fertig. Es gibt also keine Müdigkeit. Außerdem, was auch interessant ist, ich lese euch mal den Wortlaut auf Arabisch vor. Und ihr werdet etwas Erstaunliches bemerken, obwohl ihr kein Arabisch sprecht, viele von euch. Hört mal gut zu. Es heißt, وَفِي الْيَوْمِ السَّابِعِ أَتَمَّ اللَّهُ عَمَلَهُ الَّذِي قَامَ بِهِ فَاسْتَرَاحَ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ مَا عَمِلَهُ. Das habt ihr gemerkt. Die Leute, die kein Arabisch sprechen. Noch einmal. Kein Problem. وَفِي الْيَوْمِ السَّابِعِ أَتَمَّ اللَّهُ عَمَلَهُ الذي قام به فاستراح فيه من جميع ما عمله. Nee. Der Bruder hat gemeint Gedicht. Nein. Das ist nicht poetisch. Kein Problem, aber das Entscheidende hast du gehört. Aber ich sag's noch. Ich sag's leise, langsamer nochmal. وفي اليوم السابع أتم الله عمله الذي قام به فاستراح فيه من جميع ما عمله. Hätte ich etwas vorher gesagt, wäre es euch sofort aufgefallen. Aber jetzt kommt irgendeine, fällt es auf, oder? Ha? Barakallahu fiik. Der Name Allahs. Der Name Allahs. Wenn du heute rausgehst hier in Heilbronn, geh mal raus hier. Und frag einen Christen auf der Straße. Sagst ihm, lieber Christ, wie heißt dein Gott? Der wird dir eine von zwei Sachen sagen. entweder, das eine ist, seltsamer als das andere. Er wird dir sagen, entweder Jesus, ja, das ist wahrscheinlich, was du hören wirst, oder er wird dir sagen, er heißt Gott, Gott ist Gott, er hat keinen Namen, oder es ist ein Name, oder so. Das heißt, müssen wir vorstellen, die wissen nicht einmal, wie Gott heißt, der sie erschaffen hat, der ihnen ein Buch gegeben hat, sogar die Tora vorher gegeben hat. Sie wissen nicht einmal, wie dieser Gott heißt. Ist doch schade, oder? Ja? Sogar ihre Geschwister, die arabischen Geschwister, sie wissen, wie Gott heißt, und zwar Allah. Ja? Das war ja. Dann, das heißt, in diesem Vers heißt es jetzt, Gott hat sich ausgeruht. Okay? Aber jetzt passt mal auf, es gibt eine andere Stelle, dort heißt es, ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf, der Bewächter Israels. Ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Und das ist wie die gleiche Ayah wie im Koran al-Karim, wo es heißt, La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah ist der Schlummer und Naum ist der Schlaf. Und das Gleiche steht in ihrem Buch bis an heutigen Tag. Was ich vorlese, ist aus der Bibel, also nicht woanders. Ja. Also ich würde sagen, das ist ein Widerspruch. Ja. Dann außerdem haben wir kennengelernt, dass der Koran al-Karim ein Glanz der arabischen Sprache ist, das höchste literarische Werk ist, was man überhaupt finden kann, was die arabische Sprache gibt. Die arabischen Sprachwissenschaftler, wenn sie Arabisch unterrichten, das hat mir übrigens ein lieber Bruder mal gesagt, ein ägyptischer Sprachwissenschaftler, der hat mir gesagt, dass die meisten Leute, die sich in der arabischen Sprache spezialisiert haben, das heißt Lehrer der arabischen Sprache sind, die sind Muslime. Okay? Dann habe ich ihn gefragt, wieso? Also hat mir gesagt, es gibt fast keine Christen, die das machen. Hat gesagt, weil wer sich mit der arabischen Sprache sich gut auskennen möchte und sich darin gut auskennt, der muss sich mit dem Koran beschäftigen und den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil das sind die meisten Überlieferungen, die wir haben aus der Zeit damals, haben die Muslime zu mir, die meisten Texte. Es gibt auch Gedichte und Bücher und Schriften und sowas, ja. Aber das meiste, was wir haben, sind islamische Texte. Und das ist die Sprache damals gewesen. Also wenn du die Sprache damals beherrschen möchtest, und die arabische Sprache ist ja das Wunder an der arabischen Sprache, sie hat sich nicht verändert. Ja, es gibt zwar Dialekte, ja, aber das Hocharabisch ist gleich geblieben. Und das ist ein Wunder. Das hat sogar einmal ein Professor in einer Universität, wo ich mal anwesend war, der war ein Sprachwissenschaftler, hat er gesprochen über die Sprachen, die sich entwickeln. Und da hat er gesagt, außer der arabischen Sprache, sinngemäß, die ist seit 1400 Jahren die gleiche geblieben. Deutsch, wenn du ein Jahr, 100 Jahre zurückgehst, hier im Schwabenland, wirst du die Deutschen nicht verstehen. Sogar wenn du jetzt zu den Schwaben gehst, wirst du sie nicht verstehen. Warum? Die Sprache ist schon weit vom Hochdeutsch weit entfernt. Aber gemeint ist natürlich das Hochdeutsch. Vor 100 Jahren, auch das wirst du nicht einmal mehr so gut verstehen. Am Arabischen ist eben anders. Liebe Geschwister, die Quraysh, wir sind ja immer noch nicht vergessen, das Kapitel lautet jetzt die Diskussion zwischen den Quraysh und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Immer wieder haben sie irgendwas behauptet, der Koran erfunden, mach das. Haben sie Beweise von ihm verlangt, haben gesagt, es ist kein wahrer Prophet, der ist ein Zauberer, ein Verrückter, ein weiß nicht was. Und dann haben sie Folgendes gesagt: Allah sagt im Koran, und diejenigen, in Vers 32, das Surah 25, und diejenigen, die ungläubig sind, sagen: O würde ihm doch der Koran als Ganzes offenbart? O würde ihm doch der Koran als Ganzes offenbart? Was wollen sie damit indirekt andeuten? Sie wollen sagen, wenn er behauptet, dass Allah ihm ein Buch gibt, wo drin steht, was wir sagen, was wir tun und was nicht was, und was geschehen wird, dann soll er doch einfach den Koran auf einmal bringen. Dann wissen wir, was geschehen wird. Denn wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Surat al-Ahzab bekommen hätte, bevor die Schlacht von Ahzab stattgefunden hat, dann hätte er vorher gewusst, was passieren wird. Dann wäre das eine Zukunftsprognose gewesen und ein Beweis für sein Prophetentum. Und sie wollen natürlich indirekt damit sagen, das ist offensichtlich wallahu alam die Bedeutung, sie wollen damit sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran geschrieben hat. Warum? Weil er kommt immer mit der richtigen Ayah zum richtigen Zeitpunkt. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das ja absichtlich so gemacht. Das heißt also, er bringt eine bestimmte Eier einen bestimmten Zusammenhang. Deswegen gibt es immer einen Grund für eine bestimmte Eier, warum sie, nicht immer, aber oft gibt es einen Grund, warum bestimmte Eier Habsand worden ist. Und sie haben gesagt, das bedeutet, dass er das immer, sagt man, also selbst schreibt. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und Allah beantwortet das, indem er folgendes sagt. So geschieht es aber. Kadalik. So ist es aber. Manche Gelehrte, wir glauben, dass der Koran wurde auf einmal abgesandt worden, ist auf einmal abgesandt worden, allerdings nicht auf den Propheten, sondern von Allah subhanahu wa ta'ala in das Haus der Macht im untersten Himmel. So war der Koran in einer Nacht, Laylatul Qadr, ist runtergekommen und ist dort geblieben und von dort aus ist Jibril alayhi salam nach und nach auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ihm hinabgestiegen und hat ihm einen Teil des Koran je nach Begebenheit offenbart. Insofern ist ihre Behauptung einfach falsch. Es war so tatsächlich, nur es geschieht eben nicht so, wie sie es haben wollen. Dann haben sie auch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht geglaubt, als er alaihi salatu wasallam über Al-Qadr gesprochen hat. Und sie haben ihn der Lüge bezichtigt. Sie sagten, Allah sagte im 48. Vers von der Sura 54, am Tag, da sie auf ihren Gesichtern ins Höllenfeuer gezerrt werden, kostet die Berührung der Sengenden gewiss, wir haben alles in einem bestimmten Maß erschaffen. Wir haben alles mit Al-Qadr erschaffen. Inna khalaqna, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Und wir haben alles erschaffen, also nach einer bestimmten Vorbestimmung. Allah subhanahu wa ta'ala, alles was geschieht und alles was er erschafft, hat er schon bei sich in einem Buch, in Al-Lawh al-Mahfuz, geschrieben, noch bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Und sie haben die göttliche Vorherrschung geleugnet, wie es auch deutlich wird aus dem bestimmten Ayat des Koran. Die Kuffar, es hat sie abgehalten, an den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu glauben, ihm zuzuhören, ihre Überheblichkeit. Ihre Überheblichkeit hat sie sogar dazu gebracht, dass sie manchmal, sie wollten dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuhören, aber dann haben sie, sie waren zu überheblich, ihn zu fragen, mit ihm zu reden, während andere Menschen anwesend sind, die Schwachen und die Unterdrückten. Und deswegen haben sie zu den Schwachen und Unterdrückten gesagt, schick sie erstmal raus, damit wir mit dir danach sprechen. Also sie wollten erst mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen, wenn sie alleine waren. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 6, Vers 52 verboten. Und er sagte, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. Und das ist, werfe nicht heraus diejenigen, die ihren Herrn anrufen. Gemeint sind die gläubigen Menschen. Und deswegen auf Kosten der eigenen Geschwister Liebe und auf Kosten der Zuneigung deiner Geschwister zu dir, machst du nicht etwas für die Da'wah. Machst du nicht etwas für die Da'wah und machst dafür gleichzeitig was anderes kaputt. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte eigentlich Gutes. Er wollte mit diesen Leuten sprechen. Und sie hatten gesagt, wir hören dir aber nur zu, wenn du diese anderen Leute rausschickst. Wir wollen nicht reden, während die anwesend sind. Und der Prophet wollte es nur Gutes. Er hätte das gemacht, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es ihm verboten. Er hat es nicht gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Und das Gleiche, wissen wir, ist passiert in Bezug auf Ibn Maktum, der blinde Mann, der später der Muadzin des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde. Als Ubay ibn Khalaf zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und er wollte mit ihm über den Islam sprechen. Und dann kam während des Gesprächs Ibn Maktum und wollte auch etwas für den Islam erfahren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fühlte sich gestört, weil für ihn war dieser einflussreiche Mann wichtiger als dieser blinde Mann. Und da hat er sich von dem Mann abgewandt und hat sich auf diesen anderen mit dem anderen Beschäftigten zugewandt. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala die berühmten Verse aus Surat 80 Abasa abgesandt, wo es heißt auf Deutsch, er blickte düster und kehrte sich ab, weil der Blinde zu ihm kam. Was das nicht wissen, vielleicht läutert er sich oder bedenkt, sodass ihm die Ermahnung nützt. Und tatsächlich hat ihm die Ermahnung genützt. und er wurde ein aufrichtiger Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Überlieferung, Al-Zahabi sagte, sie ist Mursal, und Al-Albani rahimahullah ta'ala sagte, die ist sahih, wallahu tabarak ta'ala a'la. Ebenso haben sie geleugnet, manche von ihnen die Auferstehung geleugnet. Und das ist das letzte Beispiel, was ich heute erwähnen möchte, und dann möchten wir noch inshallah ein bisschen Zeit lassen. Und zwar berichtet uns Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhumma, er sagte, dass ein Mann namens Al-As ibn Wa'il, er ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihm Knochen hingeschmissen von einem Tier. Und hat sich in die Luft und hat gesagt, Allah wird das zum Leben erwecken? Willst du uns das verkaufen, willst du uns diesen Unfug verkaufen, dass diese toten Knochen werden wieder zum Leben erweckt werden? Naja, daraufhin, also nachdem die Erde sie zersetzt hat, Allah wird das wieder erschaffen? Sollen wir sowas glauben? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jawohl, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich sterben lassen. Er sagte jawohl, und Allah wird dich auch sterben lassen, und dann wird er dich wieder lebendig machen, und dann wird er dich ins Höllenfeuer eingehen lassen. Und das war ein hartes Wort ihm gegenüber, und das war ein Beweis für die Muslime, dass dieser Mensch, Al-As ibn Wa'il, a'udhu billah, wird niemals den Islam annehmen. Und das war dann einer von den Menschen, vor dem man, mit dem man seine Zeit nicht verschwenden braucht. Weil sie würden den Islam sowieso niemals akzeptieren. Und daraufhin wurde folgende Aya aus dem Koran herabgesandt, in Surah Yasin, ab Vers 77 lese ich jetzt vor. Sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben, und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher. Er führt uns ein Beispiel an. Er gibt uns ein Beispiel mit dem Knochen, das soll Allah wieder erwecken, und er vergisst seine eigene Erschaffung. Er selbst war gar nichts vorher. Er selbst war gar nichts und er war da. Wie sollte dann Allah subhanahu wa ta'ala nicht imstande sein, etwas, was da ist, wieder lebendig zu machen? Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen. Und er weiß ja über jede Schöpfung Bescheid. Bis zum Ende. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam a'lam. A'la wa ahkam wa a'lam. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah euch belohnen für eure Anwesenheit. Und euch immer wieder zusammen versammeln, dass wir Allahs Gedenken und seine Zufriedenheit erlangen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathira.